Dialog 19. Am Fahrkartenschalter. Dialog 19. At the booking office. Zwei Fahrkarten zweiter Klasse nach Edinburgh, bitte. Two second class tickets to Edinburgh, please. Einfach- oder Rückfahrkarte. Single or return. Zweimal Rückfahrkarte. Two returns, please. Nehmen Sie den Intercity um 6.30 Uhr? You'll take the Intercity at 6.30? Ja, wenn möglich Nichtraucherplätze. Yes, sir. If possible, non-smoking seats. Gut. Es gibt noch zwei Plätze. Okay. There are still two seats available. Wie viel macht das? How much is it? Das macht 200 Pfund oder 290 Euro. That's 200 pounds or 290 euros. In bar oder mit Karte? Cash or with card? Mit Karte bitte. With card, please. Nützliche Ausdrücke. Ich möchte bitte eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Paris. I'd like a second class ticket to Paris, please. Ich möchte bitte eine Fahrkarte erster Klasse nach London. I'd like a first class ticket to London, please. Ich möchte bitte eine Hin- und Rückfahrkarte nach Berlin. I'd like a single and return ticket to Berlin, please. Ich möchte bitte eine Hinfahrt zweiter Klasse nach Edinburgh. I'd like a second class single ticket to Edinburgh, please.